Lieber Vater. Ich zerreiße dich wie einen Fisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, hier beginnt eine neue Sendung Niemandsland. Wenn es was Ernstes wäre, dann hätten sie uns längst rausgeholt. Die Deutsche Botschaft oder was? Nee, das Goethe-Institut, Bianca. Es ist Samstag, der 11. Oktober 2014. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir wollen versuchen, Ihnen auch heute wieder 2 Stunden Unterhaltung, Bestürzung, Unbehagen, Vergnügen und Spaß zu bereiten. Es wird viel Hass und Verachtung um uns beide sein. Denn ich bin eine Jüdin und mein Mann ein Rassenschänder. Erna Becker-Kohn aus ihrem Tagebuch. Erna Becker-Kohn war zum Katholizismus konvertiert und mit einem katholischen Mann verheiratet. Doch nach den Kriterien der nationalsozialistischen Rassegesetze war sie Jüdin und wurde als solche verfolgt. Das Regime drangsalierte auch ihren Mann, der sich nicht scheiden ließ und daher als Rassenschänder stigmatisiert war. Die Verfolgung durch die rassistischen Machthaber beeinträchtigte nicht nur das tägliche Leben von Juden in starkem Maße, sondern auch das von mit Juden verheirateten Nichtjuden sowie das Leben ihrer Kinder und Enkel. Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, so hieß das, von 1935 verbot Mischehen und sexuelle Beziehungen zwischen Juden und sogenannten Ariern. Kinder, die aus bereits bestehenden Verbindungen hervorgegangen waren, wurden als Mischlinge kategorisiert. Wenn sie ihrem Glauben verhaftet blieben, wurden sie, ebenso wie Mischlinge, die Juden geheiratet hatten, als Geltungsjuden bezeichnet, also als Menschen, die als Juden galten und wie Volljuden der Verfolgung ausgesetzt waren. Das war vor vielen, vielen Jahren. Das war unsere heutige Meldung aus dem Brockhaus Geschichtskalender Oktober. Das zweite Thema, mit dem ich praktisch mit der Tür ins Haus fallen möchte, an diesem mittlerweile doch recht sonnigen Samstagmorgen, ist das Thema Snowden und NSA-Skandal. Es gibt nämlich einen Film. Vor mehr als einem Jahr kam der NSA-Skandal ans Licht und in dem Film Citizen 4 präsentieren die Journalisten, an die sich Edward Snowden damals wandte, einen persönlichen Blick auf den Whistleblower und deuten einen Nachfolger an. Der Film ist eine knapp 2-stündige Reise in eine Vergangenheit, in der der Name Edward Snowden noch unbekannt war. Eine Vergangenheit, in der X-Keyscore, Prism und Tempora als geheimdienstliche Überwachungsprogramme noch so gut wie unbekannt waren. Es ist eine Vergangenheit, die nur etwas mehr als ein Jahr zurückliegt. Im Juni 2013 trafen die Filmemacherin Laura Poltras und der Zeitungsjournalist Glenn Greenwald den Enthüller Snowden in einem Hotel in Hongkong. Heute kennt jeder das Gesicht des erstaunlich jungen Mannes. Drei Tage Bart, Brille, gegeltes Haar. Vorausgegangen waren verschlüsselte Mails von einem damals noch Unbekannten. Er nannte sich Citizen 4 und bat Poitras nur um eines. Alle seine Informationen sollten die amerikanische Öffentlichkeit erreichen. Snowden warnte Poitras, sie solle vorsichtig sein. Heute sitzt Snowden im russischen Asyl und Exil, wie wir wissen. Seine Eltern, einer seiner Anwälte, Journalisten, die Filmemacherin sowie der ehemalige NSA-Direktor William Binney, heute einer der schärfsten Kritiker des Geheimdienstes, sie sind alle in New York beim 52. Filmfestival der Stadt. Filmemacherin Poitras sagt, sie wusste, dass die Enthüllungen und ihr Film darüber die mächtigsten Leute der Welt verärgern würde. Und ihr war klar, das bedeutet Gefahr. Zumal sie wusste, dass Snowden mit den NSA-Enthüllungen sein Leben riskiert. Außerordentlich aufschlussreich, aber auch sehr beängstigend, sagt ein Premierebesucher über den Film. Er bietet eine Nahaufnahme von Snowden im Moment der Enthüllung, den tagelangen Gesprächen in einem Hotelzimmer in Hongkong, die Angst um seine Familie und seine Freundin Lindsay Mills. Sie lebt, wie der Film überraschend zeigt, inzwischen offen zusammen mit ihm in Moskau. Der nach dem E-Mail-Absender Citizen 4 benannte Film gibt die erste Einsicht überhaupt, wer Snowden als Mensch ist, sagt Journalist Greenwald. Nicht nur das. Es ist ein Dokumentarfilm mit Thriller-Charakter. Ganz besonders in den letzten 5 Minuten des Films. Wieder sitzen Greenwald und Snowden zusammen. Aber diesmal ist der Informant der Zuhörer, besser gesagt Leser. Denn Greenwald schreibt ihm Notizzettel, da sie vermuten, abgehört zu werden. Zeilen, die Snowden überrascht auflachen lassen, die Augenbrauen hochziehen und von einem extrem mutigen Menschen reden lassen. Ein zweiter Enthüller wird da angedeutet, ein zweiter Snowden. Inspiriert von diesem und ganz sicher bedeutsam, sagt Greenwald. Es wird der Eindruck erweckt, sagt eine Premierebesucherin, dass diese zweite Quelle sogar für Snowden unglaublich ist. Und noch eine Behauptung, notiert Greenwald auf die schließlich in kleine Schnipsel zerrissenen Zettel. Die USA würden 1,2 Millionen Menschen dauerhaft überwachen. Sie hätten sie auf ihrer Watchlist, behauptet er. Und er zeichnet eine Befehlskette für Drohneneinsätze auf, die sowohl den amerikanischen Militärstützpunkt Ramstein bei Kaiserslautern als auch den US-Präsidenten als feste Bestandteile enthält. Mit diesen neuen Überraschungen entlässt der Film die Zuschauer in die Nacht. Bei denen bleibt die Hoffnung, dass in den USA eine neue Debatte um Freiheit, Privatsphäre und Überwachung ausgelöst wird. So sagt es einer der Premiere-Gäste. Das wäre die angemessene Belohnung für alle Beteiligten. Ich verlasse soeben einen Bericht von Herrn Kai Clement aus dem ARD-Hörfunkstudio in New York. Mir ist dieses Lied meiner Perle in der Karibik. Keiner macht mich so glücklich wie sie. Hey, oh, ich bin verliebt in die, also mit mir ist dieses Lied meiner Perle in der Karibik. Keiner macht mich so glücklich wie sie. Hey, 20. Oktober 1994. Mal am Bee und die Family freuen sich. Mich am Kingston Airport zu empfangen. Ob davon geträumt, doch jetzt nach langem Warten wurde es wahr. Ich flieg nach Jamaika mit der Air Canada. Die anderen sind schon da. Und bei mir ist nach der Passkontrolle alles da. Ich sag dir, oh, ich bin verliebt. Also widme ich dieses Lied meiner Perle in der Karibik. Keiner macht mich so glücklich wie sie. Im AP machen wir uns auf den Weg durch die Hauptstadt in Richtung Robins Bay. Deren einer von der Masse feinen Splitfried. Kann ich immer noch nicht glauben, dass ich hier stehe. Im Geburtsort von Bob Marley oder einem großen Mann wie Markus Garvey. Trink ich Kokojuice und probier Sugarcane. Und ich finde es so wunderschön. Du machst mich glücklich und es betrügt mich, dich nicht sehen zu können, doch müsste ich illegale Sachen machen, um dich zu sehen. Also warte dich und weißt, du kannst verstehen, dass es nicht leicht ist, wo ich herkomm. Die Rastas nennen es nicht umsonst Babylon. Doch immer wenn das Kippen in meinem Bauch kommt, weiß ich, wo ich mich schon beißen. Namusa mwena okuve Uganda aba radio Contraband FFM eranzira mune namusa mwena aba Nimansland. Nimansland 91.4 FM. Ein wunderschöner Morgen hier in Barcelona. Wie immer sind wir jetzt bis 12 Uhr live in der Stadt zu hören auf UKW 91.4 und dann auch wieder im Livestream im Internet. Und später, einige Tage zeitversetzt, ab Montag etwa oder Dienstag, im Podcast im Internet unter www.niemandsland.contrabanda.org. Ich bin Isabel, ich bin nach Berlin gezogen, um Schauspielerin zu werden. Die große Liebe zu finden. Eine bezahlbare Wohnung am Prenzlauer Berg zu bekommen. I want to speak German. Ich bleibe hier leben von wegen. ganz weit im Norden fahren jeden Tag Schiffe, aber ganz weit im Osten. Natürlich können wir nicht allen helfen. Also es gibt eine Reihe von Personen, die sich an ihre Träume klammern, nicht fähig sind, diesen Traum loszulassen. Fahren jeden Tag Schiffe, aber ganz weit im Osten hab ich mich längst entschieden. Ganz weit im Norden fahren jeden Tag Schiffe, aber ganz weit im Osten bin ich eigentlich zufrieden. Letzte Woche hatten wir über Franz Kafka gesprochen. Wir hatten gesagt, dass Franz Kafka den totalen Überwachungsstaat, den totalitären Überwachungsstaat, vorausgeahnt, literarisch vorausgefühlt hat mit seiner unglaublichen seismografischen Intuition. Ebenfalls war eines der obsessiven Themen von Franz Kafka die übermächtige Vaterfigur. Diese Vaterfigur ist aus dem Leben und Werk von Franz Kafka nicht wegzudenken. Der Übervater, der alles weiß, der alles sieht, der alles überwacht. Im bekannten Brief an den Vater kommt sein von Schuldgefühlen, Vorwürfen, Demütigungen, Angst und Verzweiflung geprägtes Verhältnis zum Vater ausführlich und einseitig natürlich zum Ausdruck. Den Brief bekam der Vater bezeichnenderweise nie zu Gesicht und vom Vater sind keine schriftlichen Zeugnisse überliefert. Es gibt ein wunderschönes Hörspiel, das heißt Franz Kafka, ich zerreiße dich wie einen Fisch. Es ist eine Hörcollage von Gary Dillier, herausgegeben beim Christoph Merian Verlag. Das Hörspiel stellt den Brief an den Vater ins Zentrum und bringt ihn in Bezug zu den Erzählungen, die Verwandlung und das Urteil sowie den Tagebuchaufzeichnungen von Franz Kafka und den Briefen an und von Milena Jesenska. Das angespannte Vater-Sohn-Verhältnis beschränkt sich auf die Sicht des Sohnes. Hören wir einen Auszug aus diesem wunderbaren Hörbuch. Lieber Vater, ich zerreiße dich. So hatte er sich den Vater wirklich nicht vorgestellt. War das noch der Vater? Der gleiche Mann, der müde im Bett vergraben lag, wenn Gregor zu einer Geschäftsreise ausgerückt war. Der ihn an Abenden der Heimkehr im Schlafrock im Lehnstuhl empfangen hatte, gar nicht recht imstande war aufzustehen. Lieber Vater, ich zerreiße dich wie einen Fisch. Nun aber war er recht gut aufgerichtet. Über dem hohen, steifen Kragen des Rocks entwickelte sich sein starkes Doppelkinn. Unter den buschigen Augenbrauen drang der Blick der schwarzen Augen frisch und aufmerksam hervor. Die Hände in den Hosentaschen ging er mit verbissenem Blick auf Gregor zu. Er wusste wohl selbst nicht, was er vorhatte. Immerhin hob er die Füße ungewöhnlich hoch. Und Gregor staunte über die Riesengröße seiner Stiefelsohlen. Ich war ja schon niedergedrückt durch deine bloße Körperlichkeit. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie wir uns öfters zusammen in einer Kabine auszogen. Ich, dein Sohn, mager, schwach, schmal. Du, mein Vater, groß, stark, breit. Schon in der Kabine kam ich mir jämmerlich vor. Und zwar nicht nur vor dir, sondern vor der ganzen Welt. Denn du warst ja für mich das Maß aller Dinge. Gregor lief vor dem Vater her, stockte, wenn der Vater stehen blieb, und eilte schon wieder vorwärts, wenn sich der Vater nur rührte. So machten sie mehrmals die Runde um das Zimmer, ohne dass sich etwas Entscheidendes ereignete. Ich war ein ängstliches Kind. Trotzdem war ich gewiss auch störrisch, wie Kinder sind. Gewiss verwöhnte mich die Mutter auch, aber ich kann nicht glauben, dass ich besonders schwer lenkbar war. Ich kann nicht glauben, dass ein freundliches Wort, ein stilles bei der Hand nehmen, ein guter Blick mir nicht alles hätte abfordern können, was man wollte. Als Gregor nun so dahintorkelte, um alle Kräfte für den Lauf zu sammeln, kaum die Augen offen hielt, da flog, knapp neben ihm leicht geschleudert, irgendetwas nieder und rollte vor ihm her. Es war ein Apfel. Gleich flog ihm ein zweiter nach. Gregor blieb vor Schrecken stehen. Ein Weiterlaufen war nutzlos, denn sein Vater hatte sich entschlossen, ihn zu bombardieren. Aus der Obstschale hatte er sich die Taschen gefüllt und warf nun, ohne vorläufig scharf zu zielen, Apfel für Apfel. Ein schwach geworfener Apfel streifte Gregors Rücken, glitt aber unschädlich ab. Ein ihm sofort nachfliegender drang dagegen förmlich in Gregors Rücken ein. Du schlugst mit deinen Worten ohne weiteres los. Niemand tat dir leid, nicht währenddessen, nicht nachher. Man war gegen dich vollständig wehrlos. Gregor fühlte sich wie festgenagelt und streckte sich in vollständiger Verwirrung aller Sinne. Nur mit letztem Blick sah er noch, wie die Tür seines Zimmers aufgerissen wurde und vor der schreienden Schwester die Mutter hervoreilte. Wie dann die Mutter auf den Vater zulief und ihr auf dem Weg die aufgebundenen Röcke einer nach dem anderen zu Boden glitten, wie sie, stolpernd über die Röcke, auf den Vater eindrang und, ihn umarmend, in gänzlicher Vereinigung mit ihm, die Hände an des Vaters Hinterkopf, um Schonung von Gregors Leben bat. Es ist wahr, Vater, dass die Mutter grenzenlos gut zu mir war. Aber alles das stand für mich in Beziehung zu dir, also in keiner guten Beziehung. Die Mutter hatte unbewusst die Rolle eines Treibers in der Jagd. Wenn schon deine Erziehung mich durch Erzeugung von Trotz, Abneigung oder gar Hass auf eigene Füße hätte stellen können, so glich das die Mutter durch Gutsein, durch vernünftige Rede, durch Fürbitte wieder aus. Und ich war wieder in deinen Kreis zurückgetrieben, aus dem ich sonst vielleicht ausgebrochen wäre. Dir, Vater, und mir zum Vorteil. Und jetzt? Fragte Gregor. Er machte die Entdeckung, dass er sich nun überhaupt nicht mehr rühren konnte. Er wunderte sich darüber nicht. Im Übrigen fühlte er sich verhältnismäßig behaglich. Er hatte zwar Schmerzen im ganzen Leib, aber ihm war, als würden sie allmählich schwächer und schwächer und würden schließlich ganz vergehen. Das Wohnen bei den Eltern, das Leben, das Hinsinken in diesen Kreis der Güte, der Liebe. Das Rütteln der Fliege an der Leimrute. An seine Familie dachte er mit Rührung und Liebe zurück. Wenn ich dich, lieber Vater, früher in heißen Sommern mittags nach dem Essen ein wenig schlafen sah. Wenn du bei einer schweren Krankheit der Mutter zitternd vom Weinen dich am Bücherkasten festhieltest. Wenn du, Vater, während meiner letzten Krankheit leise zu mir ins Zimmer kamst, auf der Schwelle bliebst, nur den Hals strecktest, um mich im Bett zu sehen und aus Rücksicht nur mit der Hand grüßtest. In solchen Zeiten legte man sich hin und weinte vor Glück. Und weint jetzt wieder, während man es schreibt. In diesem Zustand leeren und friedlichen Nachdenkens blieb er, bis die Turmuhr die dritte Morgenstunde schlug. Den Anfang allgemeinen Hellerwerdens draußen vor dem Fenster erlebte er noch. Dann sank sein Kopf ohne seinen Willen gänzlich nieder. Und aus seinen Nüstern strömte sein letzter Atem schwach hervor. Lieber Vater, du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Angst vor dir. Ich wusste dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten. Zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor dir habe. Zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehören, als dass ich sie im Reden halbwegs zusammenhalten könnte. Und wenn ich hier versuche, dir schriftlich zu antworten, so wird es doch nur sehr unvollständig sein, weil auch im Schreiben die Furcht und ihre Folgen mich dir gegenüber behindern. Ich habe mein ganzes Leben lang schwer gearbeitet. Ich habe alles für meine Kinder, vor allem für dich, geopfert. Ich habe infolgedessen in Saus und Braus gelebt, habe vollständige Freiheit gehabt zu lernen, was ich wollte, habe keinen Anlass zu Nahrungssorgen, also zu Sorgen überhaupt, gehabt. Ich habe dafür keine Dankbarkeit verlangt, aber doch wenigstens irgendein Entgegenkommen, ein Zeichen des Mitgefühls. Stattdessen habe ich mich seit jeher vor dir verkrochen, in meinem Zimmer, zu Büchern, zu verrückten Freunden, zu überspannten Ideen. Du hast nie Familiensinn gehabt. Um das Geschäft und meine sonstigen Angelegenheiten hast du dich nicht gekümmert. Während du für mich keinen Finger rührst, tust du für Fremde alles. Es genügte, dass ich an einem Menschen ein wenig Interesse hatte. Es geschah ja infolge meines Wesens nicht sehr oft, dass du ohne jede Rücksicht auf mein Gefühl und ohne Achtung vor meinem Urteil mit Beschimpfung, Verleumdung, Entwürdigung dreinfuhrst. Ich habe dich immer gern gehabt. Wenn ich auch äußerlich nicht so zu dir war, wie andere Väter zu sein pflegen. Eben deshalb, weil ich mich nicht verstellen kann wie andere. Libre 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. En un vivir fall nicht vom Himmel. Lokal ist leer, Tische stehen draußen, Stühle auch, und es regnet. Wenn die Stimmung wie jetzt ist, wenn der Himmel bedeckt ist, und ich gehe, lege dir Rosen aufs Grab unserer Liebe. Ich traue noch immer uns hinterher. Du weißt doch, Engel wie wir. Weichlich auseinander zu gehen. Nicht Sinne oder kommt sie nie mehr? Guten Morgen, Werner, wie geht's? Guten Morgen, es geht. Besonders heute geht's gut. Kommt man auf die Straße, strahlender Sonnenschein, brutal warm. Der Herr, unser Herr im Himmel, hat uns noch mal ein paar Tage, Sommertage, geschenkt. Das klingt wie ein Gedicht von Rilke. O Herr, treib noch diese letzten süßen Früchte voran. Ja, die Woche hat es mal wieder in sich, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier in Spanien überpurzeln sich die Ereignisse sozusagen. Es vergeht kein Tag, ohne dass eine neue Gemeinheit ans Tageslicht kommt. Letzte Woche hatten wir diese unglaublichen, räuberischen Kreditkartenskandale. Für diese Herrschaften sind das natürlich nur Peanuts, das sind kleine Trinkgelder. Da gibt einer 10.000 Euro für Weine aus. Ein Herr Blesser, ein hochkarätiger, korrupter Hund, der seit Jahren sein Millionenkonto immer weiter vermehrt, auf Kosten der Bevölkerung, auf Kosten der Gesundheitsversorgung des spanischen Volkes, auf Kosten der Schulen, auf Kosten der Kinder, auf Kosten der Schulspeisung. Diese Herrschaften blähen sich praktisch auf, so viel wie sie fressen, können sie gar nicht verdauen. Man kann nur hoffen, dass sie eines Tages von selber platzen. Nach diesem unglaublichen Skandal gibt es den nächsten Skandal. Wir erinnern uns, vor einigen Wochen haben wir gesagt, wie kann man Ebola-Kranke aus Afrika, die schon moribund im Sterben liegen, in ein Madrider Krankenhaus repatriieren, so haben die das genannt, zurückholen ins Vaterland. Ein Krankenhaus, wo die Tropenstation vor einiger Zeit wegen Kostenreduzierung praktisch geschlossen wurde. Holt man also diese Leute, man bringt sie nicht etwa in das gleiche Militärkrankenhaus in der Nähe von Madrid, wo es Mittel gibt. Nein, man bringt sie in ein ziviles Krankenhaus ohne Garantien. Nun hat sich gezeigt, dass der Virus sich ausgebreitet hat, über eine Krankenschwester natürlich. Und nun gehen doch gewisse Herrschaften hin, besonders der Gesundheitsverantwortliche der Madrider Stadtregierung bzw. Landesregierung, und beschimpft das Opfer und sagt, diese Krankenschwester hätte fahrlässig gehandelt. So etwas muss man sich einmal anhören, meine Damen und Herren. Ja, zu diesem Thema, das jetzt viele sagen, der erste Fehler war bei dieser Geschichte, den in Afrika erkrankten Missionar zurückzuholen, zurückzufliegen nach Spanien. Und natürlich wird es aus meiner Sicht so mit völligem Recht kritisiert. Besonders deshalb, weil eben die Behandlungsmöglichkeiten hier in Spanien, in Madrid, nicht besser sind als dort, wo er war, in Afrika. Also schon deshalb hätte man das Risiko gar nicht eingehen dürfen oder eingehen brauchen. Und auf der anderen Seite hat natürlich die Regierung auch ein Interesse dran, dann kann sie wieder demonstrieren. Also wir tun alles für unsere Untertanen, sagen sie nicht, aber für unsere lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen. Andere sagen wieder, warum der eingeflogen wurde. Das war, weil er beim Opus Dei war. Gut, aber jedenfalls so stümperhaft, wie die hier vorgegangen sind, ist das passiert. Ne? Dass jetzt eben sich die Sache ausbreitet, ne? Und dass eben die Leute auch nicht vorbereitet waren. Und jetzt ist die große Frage, wer ist schuld dran? Also wie du gerade gesagt hast, die einige Leute, muss man sagen, von der PP, von der Partido Popular, wollten die Krankenschwester selber verantwortlich machen, sind jetzt aber wieder zurückgepfiffen worden, dass sie sollen dieses Argument nicht benutzen. Es ist doch offenbar zu klar und zu offensichtlich, dass damit eben von der Verantwortung der Gesundheitsministerin in erster Linie und auch in den Leuten im Hospital, dass da und die politische Verantwortung, die dahinter steckt, dass davon abgelenkt werden soll. Wir sollten noch einmal erinnern, womit wir es eigentlich zu tun haben bei diesem Ebola-Virus. Es ist ein Virus, der ist nach offiziellen Angaben absolut außer Kontrolle. Die Ebola-Fälle in Afrika seit dem Ausbruch haben sich multipliziert. Mit Zehntausenden Infizierten allein in Westafrika rechnen US-Seuchenexperten in den kommenden Wochen. Die UNO vergleicht die Auswirkungen von Ebola bereits mit denen des Tsunamis in Südostasien 2004. Damals starben 230.000 Menschen. Die apokalyptischen Szenarien versetzen nun auch die westliche Welt natürlich in Alarmstimmung. Insbesondere beschäftigt Seuchenmediziner die Frage, ob das Virus durch Mutationen noch gefährlicher werden könnte, etwa indem es leichter übertragbar wird. Mit dramatischen Worten warnte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon vorige Woche vor einer weiteren Ausbreitung von Ebola. Die Seuche, so Ban Ki-moon vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, stelle eine Gefahr für den internationalen Frieden und die Sicherheit dar. Die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation World Health Organization, Margaret Chan, mahnte während der Sitzung, das exponentielle Wachstum der Fallzahlen drohe, die betroffenen Staaten an den Rand des Zusammenbruchs zu bringen. Ähnlich äußerte sich der amerikanische Präsident. Hier ist die harte Wahrheit, sagte Barack Obama. In Westafrika ist Ebola inzwischen eine Epidemie, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Obama will in den kommenden Wochen 3000 Soldaten nach Westafrika schicken, um beim Aufbau, wie es heißt, von Gesundheitszentren zu helfen. Dass sie nebenbei das Land auch militärisch besetzen, ist ein wahrscheinlich für den Imperialismus willkommener Nebeneffekt. Den nimmt man dann gerne in Kauf. Die UNO hat eine Sondereinheit, UNMEER, gegründet, die Helfer, Hilfsgüter und Gelder in die Krisengebiete senden soll. Keine Frage, die Weltgemeinschaft ist aufgewacht, urteilt der Spiegel über das Phänomen. Aber rechtzeitig genug, ist Ebola überhaupt noch zu stoppen? Zu stoppen ist Ebola garantiert nicht mit Maßnahmen und Aktionismus, wie er hier in Spanien vorgeführt wurde. Ein blinder Aktionismus greift da um sich. Man hat zum Beispiel die infizierte Krankenschwester erstmal nach Hause geschickt. Dann hat man sie einige Tage, über eine Woche, überhaupt nicht mehr untersucht oder gerufen. Der Frau ging es immer schlechter. Man hatte ja eine Grippe diagnostiziert. Und irgendwann wurde sie dann eben als Ebola-Fall eingeliefert. Endlich, nach vielen, vielen Tagen. Und dann wurde sie noch beschimpft. Sie hat sich angesteckt am Leichnam oder am agonisierenden Priester vom Opus Dei, der da eingeflogen wurde, um der Welt zu zeigen: Wir Spanier, wir beherrschen die moderne medizinische Technologie, uns kann keiner was. Und damals hatten schon führende Verantwortliche international die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wie können die Spanier das machen? Die Spanier heißt hier die neofrankistische Regierung, diese unsäglich korrupte Regierung, die wirklich alles falsch macht, was man nur falsch machen kann. Sieht also ernst aus. Die Pest ist nach Europa gekommen, die Krankheit ist hier. Und nun gibt es viele Spekulationen. Was wissen wir überhaupt über Ebola? Es gibt einige Fakten, die wir hier aufzählen könnten. Wir wollen aber nicht zu sehr in die Details gehen. Das würde zwei Sendungen in Anspruch nehmen. Es geht aber darum, welche ideologischen, praktischen und militärischen und wirtschaftlichen Auswirkungen hat diese Seuche. Wen betrifft sie und wem nützt sie? Sie betrifft zuerst einmal, wie immer, das Volk der Armen. Dann betrifft sie, wie immer, die Professionellen, die ungeschützt von skrupellosen Politikern an die Front geschickt werden, wie diese Krankenschwestern, wie das Krankenhauspersonal, das Reinigungspersonal. Die werden praktisch in eine nicht dem Protokoll genügende Seuchenklinik geschickt und sollen da sauber machen und die Patienten betreuen. Das ist ein Skandal. Ein anderer Skandal ist natürlich, was die Pharmaindustrie da herausholt. Medikamente sind schon in Vorbereitung. Wahrscheinlich wird da fieberhaft gearbeitet und das Zeug wird verdammt teuer sein. Und da werden einige Herrschaften einen unglaublichen Reibach machen. Und da gibt es sehr böse Gerüchte und böse Gedanken, dass Ebola ein weiterer Versuch ist, Afrika zu entvölkern und als Reserve für den weißen Mann auszubauen. Wie gesagt, alle diese Dinge gehen im Moment durch die Internetforen. Es wird diskutiert. Wir hatten hier eine Sendung bei Contrabanda, wo einige Kollegen das wirklich sehr ausführlich behandelt haben, dieses Thema, besonders das Thema der sogenannten Konspiranoia. Das heißt, Konspiration und Paranoia treffen zusammen und es geht wirklich um einen heillosen Plan, der verwirklicht werden soll. Ähnlich wie der Islamische Staat ein Lieblingsprojekt der CIA und Saudi-Arabiens ist, ist vielleicht Ebola ein Lieblingsprojekt der rassistischen Geheimregierung, die versucht, die Reserve Afrikas, die Landreserve zu holen und gleichzeitig Afrika auch der chinesischen Konkurrenz zu versauern. Das heißt, die Chinesen werden sich jetzt dreimal überlegen, ob sie weiter in Afrika investieren, da ihre Firmen ansiedeln und die Rohstoffe abschleppen, wo das alles so verseucht und gefährlich ist, weil dann könnten sie schnell den Ebola-Virus sich ins Haus holen. Also, dass es gefährlich ist, das ist offensichtlich, weil inzwischen, das geht ja noch gar nicht so lange, wie wann hat es angefangen, vor 2-3 Monaten oder so in Afrika. Ne? Und inzwischen gibt es schon über 4000 Tote, ja? Und noch sehr viel mehr, die angesteckt sind und isoliert sind, einige davon. Und in Europa und in Nordamerika bis jetzt nur 1 oder 2, aber auch andere Leute schon isoliert sind. Und das ist eine ganz schwerwiegende Geschichte, würde ich sagen. Trotzdem sollte man also nicht in Panik verfallen. Ja, also das wäre vielleicht sogar das Schlimmste, wenn das jetzt passieren würde. Allerdings, wie gesagt, die Regierung macht es einem sehr schwer, nicht in Panik zu fallen. Ja. Und also es geht dahin, dass jetzt eben auch beim Personal, bei Krankenschwestern, Krankenpflegern und Ärzten auch jetzt Angst um sich greift. Ja. Also einige Ärzte haben jetzt schon von sich aus freiwillig beantragt, vorsichtshalber isoliert zu werden, falls sie sich angesteckt haben. Und eben der desolate Zustand vom Gesundheitssystem insgesamt. Ne. Die einmal seit Jahren schon die Kürzungen im Gesundheitswesen neben anderen Sektoren. Und jetzt stellt sich eben raus, was das für Konsequenzen hat. Also das Personal, das Gesundheitspersonal wird jetzt geschult von einer ONG, von einer Nichtregierungsorganisation von, glaube ich, Médicos Sin Fronteras. Die müssen jetzt das Gesundheitspersonal schulen, damit die überhaupt wissen, was Ebola ist. Und dann haben sie jetzt angefangen, das Personal auszubilden, also nicht nur über diese Médicos Sin Fronteras, sondern auch eigene Referenten. Das sieht dann so aus, dass da das Personal versammelt wird und dann kommt da einer und schwätzt 40 Minuten und dann gehen die wieder raus und dann wissen sie über alles Bescheid. Ne? Oder geht dann auch nach, je nach Autonomien jetzt, wer die ja eigentlich zuständig sind für das Gesundheitswesen, wie die sich darauf vorbereiten. In einem Krankenhaus wird prophylaktisch schon mal ein ganzes Stockwerk geräumt, für den Fall, dass da morgen jemand eingeliefert wird. In Galizien haben sie auch Schulungen gemacht fürs Personal, aber weil halt Geld fehlt, haben diese Ausbildung in Anführungszeichen bis jetzt dort nur 2 Personen bekommen. Ja, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Diese dümmliche Gesundheitsministerin Anna Mato, die ja schon länger kritisiert wird aus anderen Gründen, unter anderem natürlich auch wegen Korruption, die aber immer noch Gesundheitsministerin ist, die hat sich also dermaßen blöd angestellt, dass es so offensichtlich ist, dass sie jetzt von ihrer eigenen Partei zurückgepfiffen wurde und sie ist noch nicht zurückgetreten, aber immerhin wurde ihr jetzt die Zuständigkeit abgenommen für diesen Fall. Ja, sie ist ersetzt worden. Eine andere Figur ist an ihre Stelle gekommen und die ist genauso inkompetent, arrogant und dümmlich. Wie gesagt, der Skandal war auch, dass diese Herrschaften das Opfer, die Krankenschwester, beschimpft haben. Man hat ihr praktisch die Schuld zugeschoben, dass sie den Virus sich eingefangen hat. Dann hat man wirklich mit niederträchtigen Sprüchen, ist man in der Presse, in der rechten Presse natürlich, über sie hergefallen. Man hat gesagt, was wollt ihr denn? Sie ist noch zum Friseur gegangen und was die alles von sich geben. Man kann es nicht wiederholen, aber wir hatten uns immer vorgestellt, wie ist es, wenn Neonazis in einer Regierung sind? Und diese Leute sind Neonazis und die können eben nichts anderes als inkompetent sein, klauen und pöbeln. Noch ein paar Fakten zum Thema. Wie gesagt, es sieht nicht gut aus. Keine Frage, die Weltgemeinschaft, so sagte der Spiegel, wäre aufgewacht. Aber das ist nicht genug. Selbst die jetzt anlaufenden Hilfen dürften kaum ausreichen, um die Epidemie einzudämmen. Unsere bestmögliche Schätzung ist, dass wir die Anstrengungen verzwanzigfachen müssen, das sagte zum Beispiel der Ban Ki-moon. Doch zu viele Staaten wie Frankreich und auch Deutschland begnügen sich zu lange damit, Finanzmittel, Feldbetten oder Gummihandschuhe in die Seuchenregion zu schicken. Das reicht natürlich nicht. Ein Mangel an Geld oder Material ist aber nicht das Hauptproblem. Im Kampf gegen die Seuche fehlt vor allem eines: geschultes Personal. Die internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, MSF, hat derzeit mehr als 2000 Mitarbeiter vor Ort im Einsatz. Nach eigenen Angaben ist MSF längst an seine Grenzen gelangt. In Liberia oder Sierra Leone geht es vorrangig nicht mehr darum, einzelne Infizierte zu retten, sondern darum, weitere Ansteckungen zu verhindern und einen Kollaps der Staaten abzuwenden. In Deutschland ist erst etwas passiert, nachdem sich die liberianische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf mit einem verzweifelten Brief direkt an Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU wandte. Das Virus wird uns überwältigen, hat sie geschrieben. Dann kam erst Bewegung in die deutsche Katastrophenhilfe. Vielleicht haben wir ein bisschen zu spät reagiert, räumte inzwischen selbst Merkel und einige Mitglieder des Bundestages ein. Vielleicht ein paar Worte zum Verlauf der Krankheit. Das beginnt damit, dass die ersten Ansteckungsquellen vermutlich infizierte Flughunde oder Menschenaffen waren. Das ist nicht ganz klar. Das ist ähnlich wie beim AIDS. Man sagt ja auch, der AIDS-Virus sei von Menschenaffen übertragen worden. Hier ist kein Licht ins Dunkel zu bringen. Durch Zubereitung und Verzehr der Tiere oder Kontakt mit deren Ausscheidungen gelangt das Virus in den menschlichen Körper. Die Übertragung von Mensch zu Mensch erfolgt über Körperflüssigkeiten, beispielsweise Schweiß. Die Viren gelangen über Schleimhäute oder kleine Wunden in den Körper der Gesunden. Die menschlichen Zellen werden vom Virus zur Massenproduktion von Viren umprogrammiert. Im Verlauf der Infektion wird der Organismus von vielen Milliarden Viren sozusagen überschwemmt. Dann kommen die Symptome. Nach 8 bis 10, maximal 21 Tagen treten Fieber, starke Kopf-, Hals- und Muskelschmerzen, Bindehautentzündung, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auf. Es kommt zu einer überschießenden Reaktion des Immunsystems. Die Blutgerinnung gerät außer Kontrolle. Und dann kommt das Endstadium. Nach 5 bis 7 Krankheitstagen kann es zu Blutungen kommen. Erkrankte bluten zum Beispiel aus dem Magen-, Darm- und Genitalbereich. Häufig wird die Leber geschädigt und die Nieren versagen. Nach 1 bis 2 Wochen kann der Zusammenbruch weiterer wichtiger Organfunktionen zum Tode führen. Bis zu 90% der Patienten sterben. Thank you. Also die Krankenschwester Teresa, wie heißt die? Teresa Romero. Das ist also der Fall, der bis jetzt am schlimmsten ist oder am weitesten entwickelt ist. Die hat jetzt also Besuch gekriegt. Von wem? Von unserem Präsidenten Mariano Rajoy. Also der war jetzt gestern dort, hat sie besucht. Ich weiß nicht, aus wie viel Meter Entfernung er sie dann vielleicht gesehen hat. Jedenfalls... Also wie die Sache übertragen wird, ist ja durch Fluidos, sagt man, also durch Speichel oder Blut oder so. Und das ist also der Hauptpunkt, worauf man aufpassen muss bei Ansteckungsgefahr. Aber jetzt einigen, denen ist das natürlich nicht genug. Die erfinden sich dann noch was dazu. Zum Beispiel die Militärs, die sagen, das kann auch durch die Luft übertragen werden. Ja, das stimmt einfach nicht. Aber das sagen sie halt so, weil vielleicht wollen sie da wieder mehr Geld losmachen für ihren Haushalt. Naja, aber jedenfalls der Rajoy wird wahrscheinlich jetzt da nicht angesteckt, wenn er da drin ist in dem Krankenhaus. Jedenfalls geht er dann rein, Presse war da, damit es auch festgehalten wird für die Nachwelt, forscht einen Schritt und sagt dann, na, mal sehen, ob es da irgendwas gibt, was wir verbessern können. Nachdem sie alles so gut gemacht haben oder hätten. Ja, du sagst, Werner, so flott, das wird nicht durch die Luft übertragen. Doch, doch, wenn jemand in deiner Nähe niest zum Beispiel und hat das Virus, dann hast du es. Ich meine, die Luft ist da, wenn jemand laut brüllt oder dir fliegt ein Speichelfetzen einer Person, die zu dir spricht, über einen Meter Entfernung irgendwo an die Backe, dann hast du das Virus im Gesicht. Und das ist die Sache. Und das ahnen natürlich viele Leute nicht und denken, es reicht, wenn man die Leute nicht berührt. Aber es kommt schon teilweise durch die Luft, ich nehme an. Naja, aber eben durch diese Sachen, die dann da übertragen werden. Ja. Besonders kursieren jetzt natürlich auch schon die ersten Internetwitze. Und sieht man dann, liest man dann zum Beispiel, dass wenn das also so ist, dass das durch die, Speichel oder Aussprache übertragen werden kann, dann besteht eine große Gefahr für uns, weil dann könnte uns Rajoy alle auf einen Schlag Ebola anhängen mit seiner speziellen Aussprache. Mit seiner feuchten Aussprache. Buenos Dias, ne? Mire usted und solche Sachen. Ne? Ja, man muss dazu sagen, diese Herrschaft hat einen Sprachfehler. Ich weiß nicht, ob von Geburt an oder ob er sich den im Laufe seiner Sozialisierung linguistisch zugelegt hat. Jedenfalls, der spricht so, hat also die Zischlaute nicht unter Kontrolle und hat auch, wenn man in der ersten Reihe sitzt, den Regenschirmalarm, den er immer auslöst. Das heißt, wenn man im Parlament in der ersten Reihe sitzt und er spricht, dann sollte man doch einen Regenschirm aufspannen, weil die Aussprache sehr feucht ist. Also das ist ja im Grunde nicht so tragisch. Das alle haben Schlimme, Fehler. Das Schlimme ist das, was er sagt, ja, nicht wie er es sagt. Yeah. einstürzende Neubauten von ihrem Album Kalte Sterne, herausgegeben bei Early Records, das Lied Bakterien für eure Seele. Übrigens von 1982, die progressive Zeit des deutschen Noise und Art. Die Jungs tauchten also manchmal in Kreuzberg auf und hatten dann alle möglichen Dinge auf der Bühne, von der Kettensäge über irgendwelche Kreissägen, Fässer, auf denen sie rumschlugen, alle möglichen Eisenstangen und Rohre, mit denen sie da auf der Bühne irgendwelche Kübel traktierten und dazu eben der Gesang. Ja, wir hatten gesagt, was die Menschheit im Moment bedroht, ist Ebola. Wie sich die Dinge doch alle wiederholen. Wer erinnert sich nicht an die 80er? Da war es AIDS, da waren es die Kriege in Südamerika. Heute ist es Ebola und es sind die Kriege in der neuen arabischen Staatenwelt. Es passieren und wiederholen sich also seit Jahrzehnten, wenn man genau hinguckt, immer die gleichen Dinge. Dann waren es die Kriege in Asien, Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Welche Krankheiten hatten wir damals eigentlich, als die Kriege in Asien waren? Wer da ein bisschen nachforscht, wird immer wieder dieselben Parallelen finden. Seuchen und Kriege, Kriege und Seuchen. Die Frage, die uns interessiert, ist, wann werden wir die Seuchen und Kriege hier haben? Oder haben wir sie schon? Ich glaube auch, wir haben sie schon. Also, das sind ja nicht die einzigen Sachen, die uns bedrohen. Da der Terrorismus zum Beispiel ist eine Bedrohung, der Klimawandel ist eine Bedrohung, die Korruption der herrschenden Klasse, die Ausbeutung der Arbeiterklasse, alles das sind die Sachen, die uns bedrohen. Und an jeder Front verschärft sich das ja im Moment. Ne? Also Spanien schickt jetzt auch wieder Militärs, 300 glaube ich, Ausbilder in Irak. In der Türkei stehen wir kurz vor dem Bürgerkrieg, nach einigen Informationen wegen dieser Verwicklung da der Kurden, Syrien, EI, wo du hinguckst, ja, oder an der Korruptionsfront hier in Spanien ist jetzt diese Sache mit den Black Cards, mit diesen Kreditkarten, die den höheren Tieren von bei Bankia und bei Caja Madrid zugesteckt wurden, ne? Wo jetzt offensichtlich ist, weil sonst sind ja die Korruptionsskandale immer so schön verteilt, hauptsächlich natürlich die PP, die Partido Popular, dann aber auch die Sozialisten, aber auch Convergencia y Unión hier in Katalonien. Und diesmal, in diesem Fall da mit diesen schwarzen, dunklen, oskuren Tarjeta sind wirklich alle mit drin verwickelt, konservative Partei, Sozialisten bis hin zur linken Partei, Arbeitgeber, Verbände, Gewerkschaftler, wirklich alle sind mit drin verwickelt. Also ein wunderschönes Beispiel darüber, wie es hier aussieht in Spanien. In der Kaste, man muss von einer Kaste sprechen, die uns regiert, die herrschende Kaste. Ja, also wenn wir ein bisschen nachdenken, fallen uns noch viel mehr Bedrohungen ein natürlich. Die Polizei zum Beispiel, wie reagiert die herrschende Klasse militärisch und Aufrüstung der Polizei, zunehmende Brutalität bei Einsätzen gegen Demonstranten, gegen alles, was nur irgendwie links verdächtig ist. Also so fängt's an, ja, und dann irgendwann die Polizei hier schützt unsere Mafia, also die korrupten Politiker und Unternehmer, und so fängt's an, und aufhören wird's dann möglicherweise wie in Mexiko im Staat Guerrero, wo die lokale Polizei zusammen mit der Mafia jetzt vor kurzem 50 junge Menschen erschossen hat oder bei lebendigem Leib verbrannt hat, die unbewaffnet waren, nichts gemacht haben, außer dass sie eben bekannt waren für ihre linksradikale Ideologie. Man stelle sich vor, das wäre in Russland passiert. Da hätte das Putin-Regime 50 Studenten, Dissidenten, praktisch von lokalen Polizisten verschleppen lassen und dann mit so einer russischen Mafia bestialisch ermorden lassen. Was für ein Menschenrechtsgeschrei wäre hier angehoben worden von unseren Menschenrechtsverteidigern, von Gauck über die Lagarde, über Obama, die Merkel, auch hier die Rajoys und wie sie alle heißen, die Camerons, Hollande, alle diese Leuchttürme der Menschenfreundlichkeit, die hätten uns überschrien mit ihrem Entsetzen und ihrer Empörung und hätten den Zeigefinger auf Putin gestellt. Gut, Putin ist natürlich ein grausamer Diktator. Pfui Teufel, wir spucken alle auf Putin, das ist ja so einfach. Aber diese Typen in Mexiko, mein Gott, was ist das denn? Ist das ein System? Ist das ein Regime? Ist das, was ist das? Warum wird da nie Bezug genommen bei diesen Massakern auf die Regierungsform, die diese Leute da ausüben? Da heißt es immer nur, ja gut, das passiert, die Mexikaner sind an sich grausam. Ne? Ja, das ist halt eine von diesen westlichen Demokratien, ja, die wir hier haben. Ja. Der große, ganz demokratische Nachbar ist ja ein paar hundert Kilometer weiter oben im Norden, die USA, ne? Aber da ist es da ist, das sind das Sachen, passiert, wo niemand verantwortlich ist dafür. Niemand. Das sind Sachen, die halt so passieren. Die kommen, ja. Die kommen aus einer Bosheit raus. Ja, wenn die was trinken, die Mexikaner, dann werden die bösartig und schlagen dann linksradikale Studenten tot. Die haben das ja auch wohl provoziert auf ihre Art. Wenn die linksradikal sind, dann kann man schon sagen, das wäre, als würde ein Mädchen mit Minirock nachts dann durch so ein Sauf-Kaschemmenviertel gehen. Da würde das ja auch passieren. Ja, oder auf einer anderen Ebene. Jetzt haben wir hier schon seit Jahren zwischen 5 und 6 Millionen Arbeitslosen. Ne? Ich meine, da ist ja auch niemand verantwortlich dafür. Ne? Oder die Zwangsräumung, ne? Kommt jetzt gerade wieder ein Bericht raus, dass die Zwangsräumungen weiterhin ansteigen. Ja? Also nur im Vergleich zum Vorjahr wieder 4% mehr. Ne? Aber das sind halt so Sachen, ne? Die passieren halt so und da ist niemand verantwortlich dafür. Ne? Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, die sind Gott gegeben. Meine Damen und Herren, kommen wir zum Katastrophenblock. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4... Frequenzia modulada. Die gemischten Meldungen und kommentierten Katastrophen vom heutigen 12. Oktober 2014. Ich würde sagen, wir beginnen ganz einfach mit der Nachrichtenübersicht aus der ARD. Tagesschau in 100 Sekunden. Tausende Teilnehmer zu Kurdenprotesten in Düsseldorf erwartet. Sie fordern mehr Unterstützung für die von der IS-Terrormiliz bedrängten Menschen in der nordsyrischen Stadt Kobane. Die Polizei geht von einem friedlichen Verlauf aus. Zuletzt hatte es nach Demonstrationen in Hamburg und Celle gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Lage in Kobane bleibt angespannt. Kurdische Einheiten kämpfen offenbar weiter um die Kontrolle einer wichtigen Verbindungsstraße zur Türkei. Die Vereinten Nationen warnen vor einem Massaker an den verbliebenen Zivilisten in der Stadt. Auch die EU zeigt sich sehr besorgt über die Lage. Griechische Regierung nach Vertrauensfrage gestärkt. Die konservativ-sozialistische Koalition von Ministerpräsident Samaras gewann in der Nacht die Abstimmung im Athener Parlament. Zur Mitte seiner Amtszeit wollte sich Samaras seinen Sanierungskurs bestätigen lassen und die Forderungen der Opposition nach Neuwahlen abwehren. Gröhe sieht derzeit keine Ebola-Gefahr für Deutschland. Nach der Einschätzung des Gesundheitsministers müsse sich wegen der guten Gesundheitsversorgung hierzulande niemand Sorgen machen. Die Europäische Union hat inzwischen begonnen, Hilfsgüter in die Ebola-Gebiete Westafrikas zu liefern. Dort sind nach WHO-Angaben bereits mehr als 4000 Menschen an der Seuche gestorben. Tote bei Massenpanik in Pakistan. Nach einer Protestveranstaltung gegen die Regierung sind in der pakistanischen Stadt Multan mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 wurden verletzt. Die Panik entstand, als Demonstranten versuchten, nach der Veranstaltung das Stadion zu verlassen. Das Wetter heute zunächst vom Südwesten bis in den Nordosten gebietsweise Regen, sonst wechselhaft, hier und da Schauer, vereinzelt Gewitter. Vor allem im Westen und Nordwesten zeitweise auch Sonne. Zwischen 14 Grad in Vorpommern und 22 Grad am östlichen Alpenrand. Thema Ankara. Die Türkei steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Ahmet Davutoglu riskieren mit ihrer Syrien-Politik zunehmend einen Bürgerkrieg im eigenen Land. Trotz Ausgangssperren in mehreren kurdischen Provinzen und in den Innenstädten aufgefahrener Panzer gingen am Freitag erneut Hunderttausende Demonstranten gegen die Unterstützung der Regierungspartei AKP für die Terrororganisation Islamischer Staat IS auf die Straße. Polizei und Militär eröffneten mehrfach das Feuer auf die Protestierenden. Dabei riefen Beamte nach Angaben kurdischer Medien Parolen des Islamischen Staats. Seit Dienstag kamen bei den Protesten nach Angaben von Innenminister Efkan Ala 31 Menschen ums Leben. Mehr als 350 Menschen seien verletzt und über 1000 festgenommen worden. 1113 Gebäude und 1117 Fahrzeuge wurden demnach in Brand gesetzt. In Gaziantep, einer Durchgangsstadt für ausländische IS-Kämpfer nach Syrien, ermordeten mit Schusswaffen und Macheten bewaffnete Faschisten in der Nacht zum Freitag 4 kurdische Demonstranten. In Bingöl erschoss die Polizei 5 Insassen eines fahrenden Autos, bei denen es sich ihr zufolge um PKK-Mitglieder gehandelt haben soll, die zuvor bei einem Anschlag auf den Provinzpolizeipräsidenten 2 Beamte getötet hätten. In Diyarbakir und anderen Städten erschossen Mitglieder der offen mit dem Islamischen Staat sympathisierenden Partei der Freien Sache, Hüdapar, mehrere Demonstranten. Islamistische Paramilitärs verschleppten und folterten zudem kurdische Aktivisten, bevor sie diese der Polizei zur Festnahme übergaben. Die islamistisch und kurdisch-nationalistisch orientierte Hüdapar ist eine Frontorganisation der verbotenen sunnitischen Hisbollah, deren Mitglieder in den 90er Jahren im Rahmen staatlicher Konterguerilla tausende zivile PKK-Unterstützer ermordet hatten. Hisbollah-nahe Vereine, die in den armen Vierteln kurdischer Großstädte aktiv sind, konnten in den letzten Jahren selbst in der PKK-Hochburg Diyarbakir hunderttausende Anhänger anlässlich des Prophetengeburtstages mobilisieren. Hinter den aktuellen Angriffen islamistischer Paramilitärs stecke der Staat, warnte PKK-Führungskader Cemil Bayik in der Tageszeitung Asidia Velat. Ziel sei es, einen Konflikt zwischen diesen Kräften und der kurdischen Freiheitsbewegung zu provozieren. Diese Angriffe wurden ausgeübt, um die Unterstützung der kurdischen Gesellschaft für Kobani zu unterbinden. Der Islamische Staat, der Kobani im Rahmen einer seit fast einem Monat andauernden Großoffensive angreift, habe derzeit ein Viertel der Stadt unter seiner Kontrolle, erklärte der Verteidigungsminister von Kobani, Esmat al-Scheich, am gestrigen Freitag. Nach unbestätigten Meldungen fiel die Kommandozentrale der Volksverteidigungseinheiten, IPG, in die Hände der Islamisten, die zudem die Innenstadt mit Artillerie beschossen. Trotz Luftangriffen der US-geführten Allianz zogen die Dschihadisten weiter Kämpfer und schwere Waffen aus anderen Regionen vor Kobani zusammen. Am Freitag konzentrierten sich die Angriffe des Islamischen Staats auf die Verbindungsstraße zur türkischen Grenze, offenbar mit dem Ziel, die Stadt vollständig abzuriegeln. Die Vorsitzende der Partei der Demokratischen Union, PYD, Asia Abdullah, appellierte aus Kobani an die IS-Allianz einen Hilfskorridor über türkisches Staatsgebiet zu öffnen. So könne Unterstützung aus den anderen zum Selbstverwaltungsgebiet Rojava gehörenden Kantonen sowie aus dem Nordirak zu den Verteidigern von Kobani gelangen. Drastischer Themenwechsel. Thema Immobilien. Die Immobilienbranche rechnet damit, dass die Mieten in populären Uni-Standorten in Deutschland weiter steigen. Das geht aus dem Mitte Oktober erscheinenden Marktreport Studentisches Wohnen 2014-2015 hervor, den der Immobiliendienstleister CBRE mit der Technischen Universität Dresden erstellt hat. Darin bewerteten Experten 61 Hochschulstädte und befragten knapp 30.000 Studenten nach ihrer Wohnsituation. Für Investoren sind Städte aus dem süddeutschen Raum attraktiv. Baden-Württemberg stelle mit Stuttgart, Freiburg, Tübingen, Karlsruhe und Heidelberg 5 der 20 renditeträchtigsten Städte. Baden-Württembergs Finanzminister Nils Schmidt von der SPD überlegt nun, die vom Bundeskabinett verabschiedete Mietpreisbremse auch auf Unistädte im Südwesten anzuwenden. Tolle Idee eigentlich, so eine Mietpreisbremse einzuführen. Damit wird den Spekulanten natürlich das Wasser abgegraben. Thema Zeitgeschichte. Wer erinnert sich an Kissinger? Vorgestern haben wir alle gezittert und haben gehofft, dass sie den Friedensnobelpreis nicht wieder einem Massenmörder geben würden. Kissinger, der Massenmörder, hatte ja den Friedensnobelpreis bekommen. Gott sei Dank hat kein Massenmörder den Friedensnobelpreis bekommen, sondern eben eine Kinderhilfsorganisation, und das begrüßen wir hier natürlich. Aber Thema Kissinger, dieser Furunkel schwelt weiter am Gesäß der Menschheit, könnte man sagen. Kissinger erwog nämlich einen Angriff auf Kuba. US-Außenminister Henry Kissinger erwog, Kuba anzugreifen. Das geht aus US-Dokumenten hervor, deren Freigabe die Organization National Security Archive erwirkt hat. Danach sagte Kissinger 1976 zu US-Präsident Gerald Ford: "Ich finde, wir müssen Castro vernichten." Allerdings solle Ford die US-Wahlen im Herbst abwarten. Ford stimmte zu: "I agree." Kubas Diktator Fidel Castro hatte Truppen in den angolanischen Bürgerkrieg entsandt. Kissinger fürchtete um Amerikas Ruf, wenn man Castro gewähren ließe. Früher oder später müssen wir die Kubaner knacken. Und er sorgte sich, Teile Afrikas könnte kommunistisch werden. Sollten die Kubaner außerhalb Angolas aktiv werden, wollte er sie daher fertig machen. Doch Gott sei Dank, es kam anders. Ford verlor die Wahlen und Kissinger sein Amt. Die neuen Akten werden den Streit um die Henry-Kissinger-Professur für internationale Beziehungen und Völkerrechtsordnung an der Bonner Universität anheizen. Jawohl, Sie haben richtig gehört. Da gibt es illustre Herrschaften, die haben sich doch tatsächlich ausgedacht, einen Henry-Kissinger-Lehrstuhl einzurichten. Den Namen also eines der größten Massenmörder der Menschheitsgeschichte. Das wäre, als würde man einen Pol Pot-Lehrstuhl einrichten. Kritiker verlangen also eine Umbenennung. Ich glaube, Adolf Hitler wurde ja damals auch vorgeschlagen als Kandidat. Naja, aber dieser Kissinger da, wenn das jetzt publik wird, dass er Kuba angreifen wollte, ist ja nur ein weiteres Beispiel dafür. Die wollten Kuba schon seit eben Castro und Guevara die Revolution gewonnen haben, wollten die ja immer schon abservieren. Da gibt es zig Anschläge, die von der CIA organisiert wurden, um den einfach umzulegen, den Fidel Castro, dann die Landung in der Schweinebucht. Kuba war schon immer der Erbfeind, diese Laus im Pelz des amerikanischen Hinterhofs in Lateinamerika. Und warum eben? Weil die eben von Anfang an den US-Imperialismus denunziert haben und einfach das Maul nicht gehalten haben. Ne? Und übrigens, weil ja morgen ist ja der 12. Oktober, ne? Da wird also der Tag der Hispanität gefeiert, aber die anti-imperialistische Haltung von Kuba zeigt sich unter anderem auch darin, dass sie eben gerade diesen Tag nicht feiern, diesen 12. Oktober, ne? In allen anderen lateinamerikanischen Ländern und in Spanien natürlich schon. Ne? Also da vor über 500 Jahren hat Kolumbus Amerika entdeckt, in Anführungszeichen, ne? Entdeckt. Und dann seither wird das gefeiert hier, sowohl in Spanien, als das fing an Anfang der, so in der Zeit vom Ersten Weltkrieg rum, damals hieß das noch El Día de la Raza, ne? Und in Spanien, also bis Ende der 50er Jahre hieß das so, dann sagt man jetzt Fiesta de la Hispanidad oder La Fiesta Nacional. Also die spanischen Nationalisten feiern diesen Tag, die katalanischen Nationalisten feiern den 11. September. Und in Bolivien zum Beispiel, die haben ja auch ein bisschen eine fortschrittlichere Regierung da mit Evo Morales, die feiern das als den Tag der Dekolonisierung. Mal sehen, was die Nazis morgen wieder hier veranstalten zu diesem Tag. Riesentitelbild auf dem Spiegel von dieser Woche. Die Abrechnung Helmut Kohl, die geheimen Gesprächsprotokolle. Ich habe mir die Mühe gemacht, diesen Artikel zu lesen. Birne war ja damals ein Mensch, der zusammen mit Ronald Reagan und Margaret Thatcher verantwortlich war. Das waren die imperialistisch stärksten Länder wirtschaftlich. Die Politik, die heute die Völker so plagt, einzuleiten mit ihrem fürchterlichen Neoliberalismus, Thatcherismus, mit einer Deregulierung von Banken, mit einem Brutalo- und Ultrakapitalismus, mit einem Raubtierkapitalismus-Programm, das sehr ehrgeizig war und dessen Resultate wir heute jeden Tag erleiden müssen. Diese Birne, dieser Helmut Kohl, Birne wurde er natürlich spöttisch von Karikaturisten und seinen Kritikern genannt, weil sein Kopf eine gewisse Birnenform hat, hat nun also alles Mögliche erzählt über Leute, die ihm nahe standen, über seine direkten Mitarbeiter. 600 Stunden lang hat Helmut Kohl mit dem Journalisten Heribert Schwan über sein Lebenswerk gesprochen. In den bislang geheimen Protokollen ging der Ex-Kanzler schonungslos mit Parteienfreunden wie Merkel, Wulff und Weizsäcker vor Gericht. Ich zitiere nur ein paar kleine Stellen, das würde jetzt Stunden in Anspruch nehmen, das alles zu zitieren. Über die Merkel hat er einmal gesagt, die konnte nicht mit Messer und Gabel essen. Er hat der Merkel sehr übel genommen, dieser Birne-Mensch, dass sie damals bei der Parteispendenaffäre gegen ihn sich ausgesprochen hat. Das hat er ihr nie verziehen, seiner Angela, seinem Ziehkind. Über Gorbatschow hat er gesagt, der Typ ist gescheitert. Blüm ist für Kohl ein Verräter, zu sozial eingestellt, also ein Verräter. Über Wulff hat er gesagt, ganz großer Verräter, eine Null. Und über den Bundestagspräsidenten Thierse, über den hat er auch was Schönes gesagt. Über den hat er gesagt, er wäre so eine Art, wie hat er sich ausgedrückt, Volkshochschulgehirn. Des Heiligen Stuhls transparenter zu machen. Das Bild Kohls enthält durch die Schwanbänder also neue Facetten. Er tritt dort als ein Mann auf, der nicht nur auf seine Gegner, sondern auch auf die Welt durch die Brille des kühlen Machtpolitikers blickt, sagt der Spiegel. Erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss. Bei Schwan äußert sich der Kanzler deutlich pragmatischer. Er macht klar, dass wirtschaftliche Schwäche den Ostblock zum Einschuss gebracht hat und nicht die Chöre der Bürgerbewegungen. Es ist ganz falsch, so zu tun, als wäre da plötzlich der Heilige Geist über die Plätze von Leipzig gekommen und hat die Welt verändert, sagte Kohl. Das heißt, er blickt natürlich auf die Volksbewegung als Herrschender verächtlich herab und traut ihnen gar nicht zu, etwas zu bewegen oder etwas umzustürzen, sondern er sagt, das war die wirtschaftliche Schwäche. Er gibt also der Wirtschaft den Vorrang vor einer Volksbewegung. Muss er vielleicht auch tun, das ist seine Art zu denken. Die Vorstellung, die Revolutionäre im Osten hätten in erster Linie den Zusammenbruch des Regimes erkämpft, sei dem Volkshochschulgehirn von Thierse entsprungen, das sagt Kohl. Am ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse arbeitete sich Kohl eifrig ab, was auch daran lag, dass dieser ihn in der Spendenaffäre mit besonderer Schärfe kritisiert hatte. Das heißt, Leute, die einen Dieb und einen Korrupten kritisieren, die kriegen immer ordentlich was ab. Genauso wie hier in Spanien, ne? Ja, aber manchmal, also man kennt ihn ja schon lange hier, den schwarzen Riesen aus Ockersheim, ne, oder die Birne, aber manchmal sagt er halt Sachen, da musst du ihm einfach recht geben, ne? Wenn er zum Beispiel über Gauck sagte, das ist eine absolute Null und so. Wo er recht hat, hat er recht. Ne? Und übrigens, was er da auch gesagt hat, das war, was du gerade zitiert hast, war dieses Interview mit der Taz. Nein, der Journalist Herbert Schwan, der ist nicht von der Taz. Sondern Süddeutsche. Süddeutsche Zeitung, ja. Beziehungsweise WDR, Westdeutscher Rundfunk. Ah, ja. Ja. Okay. Den hatte Kohl ja immer Rotfunk genannt, WDR. Ja. Nee, ich habe da ein Interview gelesen, auch mit Kohl, mit der Taz, wo dann der Taz-Reporter das Interview so beginnt und ihn fragt, Herr Kohl, haben Sie heute schon die Taz gelesen? Nein, die habe ich noch nie gelesen. Aber dann sagt er auch zum Beispiel Sachen, die, wo er hoffentlich recht hat. Die Linke, ja, die Linke. Ja, Linke wird es immer geben, sagt er so. Ja, da hat er hoffentlich recht. Jetzt kann man nur noch hoffen, dass die Linke das dann endlich mal schafft, die Rechte abzuschaffen. Also, in seinen Protokollen zieht er also über Hinz und Kunz her. Und als die Rede auf seine Nachfolgerin Angela Merkel kommt, kann er seinen Zorn kaum zügeln. Frau Merkel konnte ja nicht richtig mit Messer und Gabel essen. Sie lungerte sich bei den Staatsessen herum. Achtung, sie lungerte sich bei den Staatsessen herum. Herumlungern ist kein reflexives Verb, aber so sagt er das, sodass ich sie mehrfach zur Ordnung rufen musste. Man kann sich das vorstellen, die hing da halb überm Tisch bei Staatsessen, weiß ich nicht, hat die Füße auf den Tisch gelegt, ihre Pumps in die Suppenschüssel geworfen, wer weiß, was die Merkel da gemacht hat. In den Augen Kohls ist Merkel eine Frau, die er erst aus dem Meer der namenlosen Nachwuchspolitiker fischen musste und die sich dann zum Dank in den dunklen Stunden der Spendenaffäre von ihm abwandte. Man könne sich nur bekreuzigen, so Kohl, angesichts der Dummheit im Umgang mit der Spendenaffäre. Vor allem ihre Europapolitik sei er kritisch und er nahm dabei den damaligen Unionsfraktionschef Friedrich Merz nicht aus. Zitat: Die Merkel hat keine Ahnung und der Fraktionsvorsitzende ist ein politisches Kleinkind. Jo, Themenwechsel. Es geht um den Friedensnobelpreis. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Malala Yousafzai aus Pakistan und Kailash Satyarthi aus Indien. Das gab der Chef des norwegischen Nobelpreiskomitees Torbjørn Jagland am Freitag, am gestrigen Freitag in Oslo bekannt. Malala Yousafzai ist mit 17 Jahren die jüngste Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten. Die junge Frau aus Pakistan, die derzeit in Großbritannien lebt, setzt sich besonders dafür ein, Mädchen den Zugang zur Bildung zu ermöglichen. Weltbekannt wurde sie, nachdem ihr die Taliban vor 2 Jahren bei einem Anschlag ins Gesicht schossen. Seither wird sie bei internationalen Organisationen und Konferenzen herumgereicht. 2013 schmückte sich US-Präsident Barack Obama mit ihr bei einem Empfang im Weißen Haus. Für die kurze Zeit später ebenfalls in Washington anwesende, damals 9 Jahre alte Nabila Rahman, hatte Obama hingegen keine Zeit. Diese hatte bei einem US-Drohnenangriff in Pakistan ihre Großmutter verloren und war selbst durch Splitter schwer verletzt worden. Der 60-jährige indische Aktivist Kailash Satyarthi hat sich die Befreiung der Kinder zur Aufgabe gemacht. Er gründete die Organisation Bachban Bachoa Andolan, Bewegung zur Rettung der Kindheit, und rettete Tausende aus Sklaverei und Schuldenknechtschaft. Allein in seiner Heimat Indien schuften offiziellen Angaben zufolge 12,6 Millionen Kinder. Sie müssen Müll sammeln, Steine schlagen, Obst an Marktständen verkaufen oder Tee servieren. Zur Begründung: und das sind noch die harmlosesten Dinge, die diese Kinder machen müssen. Zur Begründung für die Entscheidung des Nobelpreiskomitees sagte Torbjørn Jagland, Malala Yousafzai und Kailash Satyarthi hätten den Preis für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Kindern und jungen Menschen und für das Recht aller Kinder auf Bildung bekommen. In den armen Ländern der Welt seien 60% der Bevölkerung unter 25 Jahre alt. Es ist eine Voraussetzung für eine friedliche weltweite Entwicklung, dass die Rechte von Kindern und jungen Menschen respektiert werden, sagte Jagland. Dessen Komitee hatte 2009 Barack Obama und 2012 die Europäische Union mit demselben Preis ausgezeichnet. Natürlich beide sehr, sehr umstritten, oder? Ich meine, das ist natürlich sehr schön, wenn da jetzt der Friedensnobelpreis an eine Frau aus Pakistan geht. Und genau dazu passend sieht man jetzt, dass zwischen Pakistan und Indien jetzt die Sache wieder losgeht. Also es ist gut möglich, dass die bald wieder anfangen, aufeinander zu schießen. Ja. Also hoffentlich interpretiert es dann niemand als eine Desavouierung von diesem Friedensnobelpreis. Gut, einig sind sich natürlich jetzt alle Experten, dass dieser Friedensnobelpreis wohl zu Recht an diese beiden Persönlichkeiten geht und dass das diesmal doch ziemlich gerechtfertigt und ziemlich unpolemisch ist. Kommen wir zu einem anderen Thema. Kommen wir zum Thema Flüchtlinge. Zu diesem Zweck schaue ich einmal auf die Internetseite von Greenpeace. Da gibt es nämlich nichts Schönes zu vermelden. Die europäischen Innenminister beraten in Luxemburg über den politischen Umgang mit Flüchtlingsströmen. Pro Asyl kritisiert, das Wohl der Flüchtlinge stehe erst an zweiter Stelle. Seit gestern beraten die EU-Innenminister über ein Konzept, das den Schutz, die Registrierung und Verteilung von Flüchtlingen verbessern soll. Die anhaltenden Flüchtlingsströme stellen die EU-Staaten vor immer mehr Probleme, wie es hier heißt. Alleine dieses Jahr starben im Mittelmeer rund 3000 Flüchtlinge bei dem Versuch, die EU zu erreichen. Derzeit nehmen nur 5 EU-Länder rund 3/4 der Asylbewerber auf. Seit Jahresbeginn haben sich die Asylanträge auf 100.000 summiert. Das sind knapp 60% mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Deutschlands Innenminister Thomas de Maizière forderte daher zusammen mit Frankreich, Spanien, Großbritannien und Polen eine Aufnahmequote von Flüchtlingen, die etwa nach Einwohnerzahl des Landes berechnet werden könnte. Vor allem die EU-Staaten, die nur sehr wenige Flüchtlinge aufnehmen, wehren sich gegen eine solche Quote. Auch Pro Asyl kritisiert das Vorhaben. Ein Zwangsverteilungsprogramm von Schutzsuchenden in 32 europäische Staaten sei keine Alternative. Das Leid der Flüchtlinge würde erhöht werden, so Karl Kopp, Europareferent von Pro Asyl. Die weltgrößte Buchmesse hat in Frankfurt ihre Tore geöffnet. Das Spitzenleseland Finnland ist dieses Jahr zu Gast. Natürlich auch alle großen Zeitungen und Zeitschriften, die wir hier gerne zitieren und benutzen. Das Greenpeace-Magazin, die Taz, die Junge Welt, der Spiegel. Die sind natürlich alle da vertreten. Von A wie Amazon bis Y wie die finnische Stadt Ylöjärvi ist bei dem einzigartigen Literaturspektakel in Frankfurt bis zum sonntäglichen 12. Oktober alles dabei. Als Europas Spitzenreiter bei Neuveröffentlichungen ist Finnland als Gast geladen. Finnische Designstudenten haben den Messepavillon in eine nordeuropäische Winterlandschaft verwandelt. Zunächst sind Fachbesucher geladen, am Samstag und Sonntag sind dann alle Interessierten willkommen. Mittendrin in Halle 4.1 Stand E81 finden Sie das Greenpeace-Magazin und da kann man sich über alles, was mit Buchveröffentlichungen über Ökologie und was Greenpeace so im Laufe der Jahre an Projekten auf die Beine gestellt hat, informieren bzw. sich dann auch die Publikationen kaufen oder besorgen. Ein paar Worte noch zu Finnland. Mit 10.000 Buchneuveröffentlichungen im Jahr liegt Finnland europaweit vorne. Natürlich wird auch die weltberühmte finnische Sauna eine Rolle spielen. Unter dem Motto poetischer Aufguss soll es in öffentlichen Schwitzbädern zu literarischen Begegnungen mit finnischen Autoren kommen. Also, man kann auf der Buchmesse in eine Sauna sich setzen, sich dann mit diesen Weideruten irgendwie schlagen und dabei mit einem finnischen Autoren plaudern. Außerdem wird ein gemeinsam mit dem Goethe-Institut Finnland umgebautes Feuerwehrauto als Saunamobil durch Frankfurt und andere deutsche Städte touren. Schweiß und Poesie, so ist dieser Roadtrip der jungen finnischen Spoken-Word-Szene benannt. Schweiß und Poesie, würdest du dich da reinsetzen in ein Saunaauto und schwitzen und mit irgendeinem Finnen da Poesie? Nein, ich schwitze schon genug, wenn ich hier die Treppen hochsteige, weil es hier keinen Aufzug gibt. Aber zum Goethe-Institut Finnland, eine kleine Anekdote. Da gab es mal einen Leiter, der Direktor von Goethe-Institut, Die werden ja da, diese Chefs, immer von München aus in alle Welt geschickt, ein paar Jahre, dann werden sie wieder woanders hingeschickt. Und wie der dort ankam, gab es also einen Empfang für alle Beschäftigten des Goethe-Instituts in Helsinki, und die wurden ihm dann einzeln vorgestellt, also Name und ihre Funktion. Und dann kam die Reihe an eine, wie sagt man, Stipendiatin, die da eben ein paar Wochen oder zwei Monate oder so arbeiten sollte. Und dann sagt er, ach, das ist ja schön, dann brauche ich mir ihren Namen nicht zu merken. Aber jetzt gibt es auch übrigens finnische Gotteskrieger, habe ich mitgekriegt. Drei Typen, die irgendwie, also Finnen, aber natürlich Muslim, radikale Muslim, die irgendwie ausreisen wollten oder ausgereist sind nach Syrien, ja, habe ich auch gedacht, von so weit kommen die her, um die frohe Botschaft zu verbreiten. Nun ja, durch das Internet strömen ja alle möglichen Propagandavideos des Islamischen Staates, die zwei Botschaften, soweit wir richtig informiert sind, vermitteln. Einmal die absolute Grausamkeit, um den Gegner oder den vermeintlichen Gegner zu schockieren, das heißt Enthauptungen, Folterung. Und zum anderen so eine Art kitschige, aufgehübschte Idylle, wo die Musulmanen alle Hand in Hand durch eine paradiesische Landschaft tanzen im Gegenlicht, in Zeitlupe. Wir sind alle Brüder, unsere Frauen, die schreien förmlich nach Kopftüchern und nach Geburten. Und wir werden da schon ein islamistisches Paradies erzeugen. So sieht das im Internet aus, wenn man sich das mal anguckt. Ich habe mal durchgeguckt, man staunt nur, wie dumm und, ja, wie soll man sagen, wie dumm und primitiv diese ganzen Sachen doch aufgebaut sind und dennoch funktionieren. Aber werfen wir noch einen Blick auf die Buchmesse, ich war noch gar nicht fertig. Wir sind jetzt von Finnland auf die Islamisten gekommen. Bleiben wir noch einen Moment bei der Buchmesse. Rund 7000 Aussteller präsentieren Lesbares, Hörbares, Spielbares für erwartete 450.000 Besucher. Das ist enorm. Die größte Buchmesse der Welt natürlich. Die einen stöbern ruhig und möchten mit Ausstellern ins Gespräch kommen. Andere sind eifrig auf der Suche nach Inspiration und neuen Materialien oder suchen die Nähe zu prominenten Autoren. Mit Sicherheit findet jeder genug Lesestoff, um gut gerüstet durch den Winter zu kommen. Besonders in Finnland ist der Winter natürlich eine sehr wichtige Angelegenheit. Ich würde sagen, das war genug des Guten. Beenden wir hiermit den Katastrophenblock und kommen zu anderen Dingen. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Laura. At this stage, I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, and subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited, but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you, and be careful. Citizen 4. Sorry, I don't know anything about you. Okay, I work for... Sorry, I don't know your name. Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. Citizen 4 heißt dieser Film über Edward Snowden. Wir haben gerade seine Stimme gehört und wir haben auch die Stimme der Filmemacherin Poitras gehört, die beim 52. Filmfestival der Stadt New York im Moment diesen Film vorstellt. Und sie sagt ganz klar, dass sie wusste, dass die Enthüllungen, ihre Enthüllungen und ihr Film darüber die mächtigsten Leute der Welt verärgern würden. Und ihr war klar, das bedeutet Gefahr, zumal sie wusste, dass Snowden mit den NSA-Enthüllungen sein Leben riskiert. Alles wartet auf einen neuen Snowden. 1,2 Millionen Menschen sind ständig auf der US-Watchlist, das muss man sich überlegen. 1,2 Millionen Menschen werden, wie wir alle natürlich, überwacht, aber 1,2 Millionen Menschen werden intensiv und rund um die Uhr und dauernd überwacht. Boah. Was glaubst du, zu welcher Kategorie du gehörst, wenn du vorher gesagt hast, du hast dir im Internet so ein paar Gotteskrieger-Videos angeguckt, gehörst du dann ab jetzt zu den Intensivüberwachten oder noch zu den Normalüberwachten? Also sag mal so, ich definiere mich selber, wie die Amis sagen, als Goodie, nicht als Baddie. Ja, ich gehöre zu den Goodies. Das denkst du. Und sagt das ja auch ganz klar, we are the Goodies and not the Baddies. Ja, man kann dieses ganze Thema nur mit Sarkasmus irgendwie verdauen und verarbeiten, weil einen rationellen Diskurs, der gepflegt wird und der natürlich wichtig ist und der auch gemacht wird, hilft einem aber nicht, seine Emotionen zu verarbeiten, dass man eben Subjekt und Opfer ist, wie in einem Kafka-Roman und ständig überwacht wird. Das ist das Problem. Thank you. Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Sie meint, sie weiß Bescheid und ich tue ihr nicht mehr leid. Sie raubt mir meine Zuversicht und betrügt mich vorsorglich. Aber selbst wenn sie sagt, dass ihr an mir eigentlich gar nichts mehr gefällt, dann ist mir das egal, weil ich weiß, dass nur das zählt, was man behält. Und das nehme ich nicht mit, das nehme ich nicht mit, das nehme ich nicht mit in mein neues Leben mit dir. Das nehme ich nicht mit, das nehme ich nicht mit, das bleibt hier. Selbst wenn sie sagt, ich sei der langweiligste Spinner auf der Welt, dann ist mir das egal, weil ich weiß, dass nur das zählt, was man behält. Und das nehme ich nicht mit, das nehme ich nicht mit, das nehme ich nicht mit in mein neues Leben mit dir. Das nehme ich nicht mit, das nehme ich nicht mit, das bleibt hier. Die letzte Viertelstunde im Niemandsland, Kultur, Notizen und Tipps, was man die nächsten Tage und Wochen so machen kann, kulturmäßig hier in dieser Stadt. Da gibt es zuerst mal Kino. Werner, du hast da angekündigt, ein Tercer Ciclo de Cinema Alemán. Ja, also konkret nächste Woche soll das losgehen, wieder mal was vielleicht ein bisschen großspurig genannt wird. Deutsche Filmwochen 2014 findet statt in der Filmotheca, werden die Filme laufen und muss man aber sagen, also die präsentieren da so eine Auswahl von der interessantesten aktuellen Filme und für, was für nächste Woche angekündigt ist, verspricht, sagen wir es mal so. Da ist der Eröffnungsfilm, der heißt Zeit der Kannibalen. Der wird dann gleich zweimal vorgeführt, einmal am Dienstagabend um 20 Uhr und auch am Donnerstag um 18.30 Uhr. Und also die Namen sagen mir jetzt nichts, Milena Meitz und Stefan Weigel. Aber jedenfalls scheint es sehr interessant und witzig zu sein. Das geht da um drei Unternehmensberater, so junge, dynamische, und die reisen also im Auftrag ihrer Firma in ein afrikanisches Land um dort die Verlagerung von Fabriken einzuleiten. Und jetzt beginnt eben eine Serie von kleinen und großen Katastrophen. Ja, also alle diese Filme, das ist der erste, haben noch einen anderen Vorteil. Billig, viel billiger als im Kino, eben in der Filmotheca. Normaler Eintritt 4 Euro und mit Bibliotheksausweis vom Goethe-Institut sogar nur 3 Euro. Dann am das lohnt sich ja, ne? Ha? Das lohnt sich. Ja, ja, da kann man sich ja dann einige reinziehen. Gut, der nächste ist dann am Mittwoch um 19.30 Uhr und zwar von einem Menschen, der eigentlich mindestens Leuten von meiner Generation bekannt ist, Edgar Reitz, ne? Ich weiß nicht, der müsste inzwischen über 80 Jahre alt sein. Jedenfalls hat er sich einen Namen gemacht, so Ende der 60er, in 70er Jahren und hat auch da zusammen mit dem Alexander Kluge produziert. Also Alexander Kluge war Regisseur, aber Drehbuch haben sie zusammen gemacht und produziert den Film. In Gefahr und größter Not ist der Mittelweg der Tod. Ne? Und dann ist er bekannt geworden durch diese Filmreihe Heimat. Und jetzt dieser Film, den er jetzt vorstellt, der wird also selber auch da sein und an diesem Mittwoch nächste Woche, der heißt Die andere Heimat. Slogan, etwas Besseres als den Tod findet man überall. Inhalt, als Mitte des 19. Jahrhunderts Armut und Willkürherrschaft die Menschen Europas niederdrücken, wandern Tausende nach Amerika, Südamerika in diesem Fall aus, Brasilien glaube ich. Im Mittelpunkt stehen zwei Brüder, die erkennen, dass nur ihre Träume sie retten können. Also hochaktuelles Thema, ja. Und auch noch nächste Woche am Freitag um 19 Uhr Zwischen Welten heißt dieser Film. Und das Weltkind in der Mitte ist hier ein Bundeswehrsoldat, der sich freiwillig zum Dienst in Afghanistan meldet. Dort soll er einen Außenposten in einem Dorf vor dem Einfluss der Taliban schützen. Mit Hilfe seines Dolmetschers Tariq versucht er, das Vertrauen der Dorfgemeinschaft und der verbündeten afghanischen Milizen zu gewinnen. Doch die Unterschiede zwischen den Welten sind groß. Have you ever asked yourself what we are doing here? You're a business consultant. Our client should say congratulations, guys. You found the secret weapon to fuck my motherfucking competitor. Thanks to you, I can crap him in the soup now. Ich bin Bianca Merz, Hellingers Nachfolgerin. Bianca? Kommt ihr aus der Zone? Ich glaube nicht. Woher willst du das wissen? Bist du Zonenexperte? Ich bin aus Erfurt. Ihr braucht doch überall ein Visum, oder? Ist die Krawatte zu gelb? Du bist der Schönste. Du bist der schönste Arbeitslose in ganz Nigeria. Da draußen ist Krieg. Vielleicht hat irgendein Kopftuchmädchen ihren Jungfrauentest nicht bestanden. Jetzt gab es eine Massenvergewaltigung oder eine Steinigung. Was ist doch hier so üblich, oder? Schau doch mal in deinen Reiseführer unter Jungfrauentest. Du sollst uns bewerten. Du wolltest mit ihr hinter meinem Rücken gemeinsame Sachen machen? Auf die Company. So, jemand, der gleich den offiziellen Seife beendet. It's boogie time. Kann ich mit Kritik umgehen? Ist das witzig? Ich hab die so geleckt. Du hast sie geleckt? Willst du mir das jetzt als Entwicklungshilfe verkaufen? Wie geht es weiter? Da ist was grundlegend scheiße gelaufen. Löse raus hier. The machine guns, ratatatatatata. What is it? People are crazy here. People are crazy here. Wenn es was Ernstes wäre, dann hätten sie uns längst rausgeholt. Die Deutsche Botschaft oder was? Nee, das Goethe-Institut, Bianca. Ja, bösartig beißend satirisch. Eine bösartige Satire auf die Wirtschaftskrise, auf die rassistisch, präpotent und sexistisch auftretenden Wirtschaftsberater und Finanzberater, die sich in der Welt rumtreiben und Leuten das Leben verschlechtern, Staaten versauen und Menschen wirklich wörtlich kaputt machen. Eine Satire. Klingt ganz interessant. Und schon wieder kommt das Goethe-Institut ins Spiel. Vorher Helsinki, jetzt hier. Und dann auch noch eine kleine Anekdote vom Goethe-Institut hier. Oder ist keine Anekdote, aber ich will das gleichzeitig mich dann schon verabschieden. Es ist ja gleich 12 Uhr. Verabschieden von Hörerinnen und Hörern, auch von dir, Dede. Ich will mich aber nicht von dir verabschieden, ohne dir den Gruß von Helga auszurichten, den sie mir gestern Abend im Goethe-Institut aufgetragen hat. Mhm. Also ich mache das jetzt über den Äther, damit es auch festgehalten wird, damit ich das später beweisen kann. Ja, vielen Dank. Ich habe fertig. Dankeschön. Ja, Werner, wir haben noch ein paar ganz kleine Ankündigungen, zum Beispiel Theater am 15. und dann bis zum 16. Oktober, jeweils mittwochs bis samstags und sonntags ebenfalls um 18.30 Uhr in der Sala Beckett ein Theaterstück, das heißt Biore sotto vidre von Ewald Palmetzhofer. Nach der sehr gelungenen szenischen Lesung von Hamlet ist tot, keine Schwerkraft, präsentiert die Sala Beckett im Oktober unter der Regie von Sarah Bernardi erneut ein Werk des österreichischen Dramatikers Ewald Palmetzhofer, Wohnen unter Glas. Erzählt die Geschichte dreier Freunde, die nach vielen Jahren ein gemeinsames Wochenende verbringen, bei dem deutlich wird, dass die einstige Nähe und Vertrautheit von damals verschwunden ist, beziehungsweise verschwunden sind. Und ebenfalls ein Höhepunkt im Oktober, und zwar am 23. Oktober um 20.30 Uhr im Konservatorium Liceo Joachim Kühn beim Internationalen Jazzfestival der Stadt Barcelona. Joachim Kühn ist zweifellos einer der ganz Großen der Jazzgeschichte, ein Pianist von unbegrenzter Energie und voller Überraschungen, in dessen Solokonzerten wir Bach, Couperin, Ornette Coleman und Eigenkompositionen hören können. Sein Gastauftritt auf dem Festival International de Jazz in Barcelona ist eine einmalige Gelegenheit, den 70. Geburtstag dieses Ausnahmemusikers zu feiern, von dem Coleman meint, er sei der einzige Jazzpianist in Deutschland. Und er wurde also 2001 mit dem wichtigsten Musikpreis, dem Echo, für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Lohnt sich, Leute. Conservatori hier im Lyceum, Carerno de la Rambla, beziehungsweise auch die Rambla selbst. Und der Eintritt ist relativ bescheiden, also 18 Euro für eine Jazzgröße kann man wirklich aufbringen. Jo, das war's, ich verabschiede mich. Tschüss, Agur. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie, beziehungsweise werden Sie glücklich. Ciao.